Korridor. »Wo sind Sie den ganzen Tag geblieben?« »Bei uns ging alles drunter und drüber.« »Abschiedsfeier.« Alle bereiteten sich dazu vor. »Ich habe einen Mann interviewt. Er ist stellvertretender Minister. Er führt Gespräche mit Vertretern des Ministeriums. Es geht um die Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem Gebiet. Ein neuer Vertrag wird abgeschlossen. Dann war ich beim Empfang in der Botschaft. Als Pressemann kommt man überall hin.«